Erster, wer kommt von Edom? Seine Kleider sind rot. Er ist sehr stark. Er sagt, ich bringe Recht und kann Menschen retten. Zweiter, warum sind deine Kleider rot? Sie sehen aus wie von jemandem, der Trauben tritt. Dritter, ich habe die Trauben allein getreten. Niemand half mir dabei. Ich war sehr wütend. Ich habe die Völker zertreten. Ihre Flüssigkeit spritzte auf meine Kleider. So wurden meine Kleider schmutzig. Vierter, ich wollte Rache nehmen. Die Zeit zum Retten war gekommen. Fünfter, ich sah mich um. Es gab keinen Helfer. Niemand unterstützte mich. Mein eigener Arm half mir. Meine Wut gab mir Kraft. Sechster, ich habe die Völker in meinem Zorn zertreten. Ich habe sie zerbrochen. Ihre Flüssigkeit floss auf die Erde. Siebter, ich will von Gottes Güte und seinen großen Taten erzählen. Gott war sehr gut zu uns und zum Volk Israel. Er hatte viel Mitleid mit ihnen. Achter, Gott sagte, sie sind mein Volk. Sie sind meine Kinder. Sie werden mich nicht betrügen. So wurde er ihr Retter. Neunter, wenn sie Probleme hatten, hatte Gott auch Probleme. Ein Engel rettete sie. Gott zeigte seine Liebe und Gnade. Er befreite sie. Er trug sie immer, in alter Zeit. Zehnter, aber sie waren ungehorsam. Sie machten Gottes Geist traurig. Dann wurde Gott ihr Feind. Er kämpfte selbst gegen sie. Elftes, sein Volk dachte an die alte Zeit. Sie dachten an Mose. Wo ist der, der sie aus dem Meer führte? Wo ist der Hirte seiner Herde? Wo ist der, der seinen Geist in sie legte? Zwölfter, Gott führte Mose mit seiner starken Hand. Er teilte das Wasser vor ihnen. So wurde sein Name für immer bekannt. Dreizehnter, er ließ sie durch das Wasser gehen. Sie gingen wie ein Pferd durch die Wüste. Sie fielen nicht hin. Vierzehnter, wie Tiere in ein Tal gehen, so führte Gottes Geist sie zur Ruhe. Du hast dein Volk geführt. So hast du dir einen großen Namen gemacht. Fünfzehnte, schau vom Himmel herab. Schau aus deinem heiligen Haus. Wo ist deine große Kraft? Wo ist dein Mitleid? Du zeigst uns dein Mitleid nicht mehr. Sechzehnter, du bist unser Vater. Abraham kennt uns nicht. Israel kennt uns nicht. Du, Herr, bist unser Vater. Dein Name ist unser Retter von früher. Siebzehnter, warum lässt du uns von deinen Wegen abkommen? Warum lässt du unser Herz hart werden? Wir sollen dich nicht mehr fürchten? Komm zurück zu deinen Dienern. Komm zurück zu den Stämmen, die dir gehören. Achtzehnter, für kurze Zeit haben Feinde deinen heiligen Berg besetzt. Unsere Feinde haben dein Heiligtum zerstört. Neunzehnter, wir sind wie Menschen, über die du nicht mehr herrschst. Wir wurden nie nach deinem Namen genannt. Ach, reiß den Himmel auf. Komm herab. Dann zittern die Berge vor dir.